Über den Teil über die Vereinigung des Vaterlandes aus der diesjährigen Neujahrsansprache des verehrten Oberstenführers Kim Jong-un berichteten im Zeitraum vom 1. bis zum 5. Januar ausführlich die Massenmedien verschiedener Länder. Der Sender Sputnik, die Zeitung Argument i Fakti, die Internetzeitschrift Remchichi, die Internetzeitung Yeznaya Goreya in Russland, der zentrale Fernsehsender und die Hongkonger Zeitung Mingbao in China, der staatliche Radiosender, der Rundfunk Apsara und der Sender FM 90,5 in Kambodscha, die Nachrichtenagentur Sana, die Zeitungen Al-Baas, Tishrin und Al-Watan in Süden, die lautische Nachrichtenagentur, die ägyptischen Zeitungen Al-Misri Al-Yaum, Al-Pazr und Al-Akhbar Al-Masai, die Zeitung Horoya, der inländische, der internationale Sender und der Sender in 7 Nationalsprachen in Guinea, die algerischen Zeitungen Al-Hivar und Saut Al-Ahrar, die Nachrichtenagentur und die Zeitung Gulf Times in Katar, die Zeitung Le Soleil und der internationale Sender in Senegal, die Internetzeitung Newscom Os in Australien und die französischen Zeitungen Monde und Figaro teilten unter den Überschriften, wie der Führer Kim Jong-un betonte die Öffnung eines breiten Weges zur selbstständigen Wiedervereinigung mit.